Ich habe ein Kinderbuch gefunden, das heißt »Wie ist es, wenn man arm ist?« Es versucht, wie der Titel vermuten lässt, Armut zu erklären, kindgerecht. Das ist natürlich nicht leicht. Ich war mal Praktikantin bei der Kinderzeitschrift Geolino und habe dort gelernt, dass es für Texte über schreckliche Themen einen positiven Ausblick braucht. Und natürlich ist der positive Ausblick in dem Buch Bildung. Da steht wirklich, wenn Kinder eine gute Bildung erhalten, ist es später für sie viel einfacher, einen guten Job zu finden und sich aus der Armut herauszuarbeiten. Mit diesem Satz wird vollkommen selbstverständlich hingenommen, dass arme Kinder auf jeden Fall so lange arm bleiben werden, wie sie Kinder sind. Dass sie so lange leiden, bis sie einen guten Job finden. Und dass jeder, der keinen guten Job findet, arm bleibt. All das hat in der Vorstellungswelt des Buches, die auch unsere Vorstellungswelt ist, seine Richtigkeit.